Dropkick Drama 188, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück. Ja, ich habe mich einige Tage lang nicht gemeldet und ich habe auch wirklich nicht so viel gesehen diese Woche. Aber jetzt sind wir wieder da. Thomas ist auch da und wir nehmen mit dem richtigen Mikro auf. Bonjour, Armbanduhr. Genau, so wenn es jetzt noch leichte Störgeräusche gibt, dann tut mir das leid. Aber falls da jetzt keine Geräusche mehr dazukommen, die ich jetzt auf den Kopfhörern nicht höre, dann ist das alles 1A. So, diese Woche sind wir in Mono. Welche Nummer ist denn? 188, das macht die Quersumme von 17. Und was ist die Quersumme? 17. 2, 4, 6, 8, 12, 17. Wieso nimmst du denn den Mono auf? Das ist doch blöd für die Leute. Ja, das ist blöd, aber das klingt genauso blöd, wenn du noch nur von der einen Seite kommst, da du ja neben dem Mikro liegst. Dementsprechend. Also man muss sich das jetzt, man muss sich das als Hörer... Wenn man jetzt die Sendung auf dem iPod hört, hört man nur auf dem linken Hörer was, oder? Nee, man hört auf beiden Seiten das gleiche zum Glück. So. Man muss sich das gerade mal so vorstellen, wir haben das... Man muss sich ja... Nee, das ist Mono, wenn ich das nicht... Nee, Mono ist, wenn von beiden Seiten das gleiche kommt. Stereo ist, wenn man von der einen Seite das kommt, was auch von der einen Seite kommt. Mono ist halt einfach von beiden Seiten das gleiche. Na, man muss sich das als Hörer so vorstellen, wir haben das wunderbare Studiomikrofon in einem Schrank aufgebaut und Thomas liegt halt im Schrank in der Ecke. Also das Telefon, Thomas selber natürlich nicht. Ja. Schuhkarton. Ja, Schuhkarton. Als Schuhkarton kann man sich das auch gerne vorstellen. Wohl, Schuhkarton, da schlafe ich nachts ja auch drin. Gut zu wissen. So, was für ein Datum haben wir denn heute? Was für ein Datum haben wir denn heute? Ist heute der 27. Ja, oder? Ist der 27. Januar 2013. Das ist richtig. Und das heißt, heute Nacht, beziehungsweise bei uns morgen früh, steht an der Royal Rumble 2013 aus dem US Airways Center in Phoenix, Arizona. Das ist eine Halle, da war die WWE schon einige Male in der letzten Zeit, in den letzten Jahren. Man weiß es nicht, ob es stattfindet. Ja, und was soll man dazu sagen? Wir wollen heute natürlich tippen, das ist das eine. Zum anderen gibt es, denke ich, auch einige interessante Dinge, die wir noch dazu besprechen können. Zum Beispiel wird der Rumble für Main Event. Was plant man überhaupt mit dem Royal Rumble? Macht es Sinn, den Rumble dann in den Main Event zu packen und so weiter? Ja, ist ja eigentlich, habe ich ja den Eindruck, ich habe diese Woche kaum was gesehen. Geht mir nicht anders. Man könnte sagen, ich habe gar nichts gesehen. Weil ich ja die mal, nee, ich habe nur, glaube ich, zwei Promos mir angeguckt auf dieser WWE-Seite von Raw. Ne, die habe ich mir nicht angetan. Da habe ich irgendwas gesehen, irgendein CM Punk-Promo habe ich gesehen. Ja. Und da habe ich irgendwie gesehen, dass The Rock von The Shield angegriffen worden ist. Mhm. Da wollten sie wahrscheinlich ein bisschen Spannung auf das Rumble-Match, weil ja doch jeder drauf tippt, dass The Rock irgendwie den Titel gewinnt, schätze ich mal. Und es gibt da jetzt da ja auch noch eine kleine Stipulation im Zusammenhang mit The Shield. Ja, also da könnte ja The Shield eingreifen und dann könnte ja vielleicht Punk seinen Titel irgendwie behalten. Oder ja, das Ding ist, das Ding ist... Aber Punk bleibt Titel, Alter, also ja, weiß ich nicht, ob das damit zu tun hatte. Da hat man am Ende noch irgendwie Cena gesehen, der ja wohl den Rumble dann gewinnen wird. Ja, das ist eine... Jetzt habe ich meine ganzen Tipps schon verraten. Das ist ein Gerücht, was doch ziemlich stark im Raume steht. Leider. Nee, es gibt ja noch diese eine Stipulation zu dem Punk-The Rock-Match. If the Shield interferes in the match, Punk will be stripped of the title. Achso, das wusste ich gar nicht. Ja, das macht das Ganze natürlich nochmal interessanter und spannender. Ich denke, da dementsprechend können wir davon ausgehen, dass irgendwann noch der Referee ausgeschaltet wird und The Shield dann doch kommen. The Shield ist nicht im Rumble selber dabei, im Rumble-Match, oder? Also es sind noch einige Spots frei. Ich habe gerade vor der Sendung ja gezählt. Es sind jetzt 18 angekündigte Spots und 12 fehlen noch. Dementsprechend wäre dann natürlich auch noch Platz für The Shield. Noch sind sie nicht angekündigt, aber sie können natürlich noch kommen. Meinst du, dass Tatanka dabei ist? Von Tatanka habe ich nichts gehört. Ich habe gehört, Rikishi war wohl lange Zeit lang geplant. Der ist jetzt aber bei irgendeiner Indie-Promotion, hat da einen Termin. Der ist also nicht da. Es gibt, also wir besprechen das gleich, wenn wir beim Rumble-Match sind. Jawohl. Ich würde auch sagen, wir fangen direkt... Was? Wie ist bei euch das Wetter? Och, viel Regen, muss man sagen. Ist viel Regen. Der Schnee jetzt komplett weg? Nee, ich gucke gerade mal aus dem Fenster. Es liegt noch so ein bisschen Schnee, so wo Grünflächen sind und sowas. Aber es ist jetzt über 0 Grad und es wird ja nicht regnen, sondern schneien. Ja, wie gesagt, also es hat heute schon sehr viel geregnet. Und ich weiß nicht, vielleicht regnet jetzt gerade auch ein bisschen. Man weiß es nicht. Ich gucke, ich muss ja zugeben, ich gucke ja auch mehr so in diesen Schrank oder... Schuh. Dingens. Karton. Schuhkarton, genau. Ich gucke ja nicht so aus dem Fenster, da wird mir einfach so die Sicht versperrt von meinem unter anderem 34 Zoll Fernseher. Also das ist hier alles relativ zugebaut. Das wohnt es dann, ne? Das ist, Gestern war ja der ich sag letzte. nur so, Natur pur. Ja bitte, was war Gestern war ja gestern? der richtig, der letzte richtig kalte Tag. Deshalb habe ich mich gestern 2 Stunden nochmal ins Fußballstadion gesetzt und habe mir Hannover Das 96 macht sehr viel Sinn, ja. angeguckt. Da war ich aber, als ich dann mit dem, als ich dann das Spiel fertig war, da war ich aber auch durchgefroren, kann ich dir Ja, sagen. das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Nee, ich war gestern Das nicht war's. großartig draußen. Das, nee. Muss da Ja, auch nicht draußen sein. musst du gehen. Also ich bin heute auf dem Rückweg von der Kirche, da ist dann hier der Regen zu so einer Art, ja, das war fast so ein bisschen hagelmäßig geworden. Der tat richtig ein bisschen weh, der Regen. Ich hatte Ja, es war Jogger ja so drin so. ein bisschen Glatteis und Eisregen alles gemeldet. Also ich würde jetzt mit dem Blick aus dem Fenster meinen, dass es hier noch relativ verschont von geblieben ist, aber mal sehen. Also ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn es morgen passiert und die Schule ausfallen würde. Das wäre dann natürlich perfekt. Dann könnte ich direkt vormittags den Rumble Fährt zur Schule, gucken. nehme ich an. Also das wäre natürlich mehr als wünschenswert. Also ich hoffe, dass nächste Woche ein bisschen vernünftiges Wetter ist, weil ich bin nächste Woche 2,5 Tage in Berlin. Oh, wann denn? Dienstag Nachmittag hin und dann Donnerstagabend wieder zurück. Kannst du dir ja Montag zumindest noch schnell den Rumble angucken, möglicherweise. Ne, das glaube ich nicht. Oder zumindest auszugsweise, was man da so im Internet findet. So. Ja, so wie es im Moment bei der Arbeit aussieht, glaube ich, kann ich Montagabend gerade mal noch Koffer packen und Ja, oder so. fertig machen. Ne? Dann hast du was, worauf du dich am Wochenende freuen kannst. Ist ja, wenn ich aus Berlin zurückkomme, meinst du, dass die DVDs dann schon bei Saturn gibt? Das wäre schön, wenn es so schnell gehen würde. Ist wahrscheinlich nicht, ne? So. Alles ein bisschen blöd. Ich habe auch schon überlegt, ob ich dann einfach mal 2, 3 Monate auf gar keine Wrestling-News-Seite mehr gehe, um dann die DVD, ohne dass ich ein Ergebnis kenne, mehr zu kaufen. Glaube mir, das könnte ein bisschen schwierig werden. Ne, muss einfach nicht auf Zum, die Seite zumal, gehen, ne? zumal du uns ja hier auch noch beglückwünschen möchtest bei Droki Jana. So, wollen wir mal mit dem Tipp anfangen? Jetzt schon? Ja, wir fangen jetzt Leute, ich einfach. habe doch noch gar nicht die Geschichte erzählt, wie ich hier in Hannover auf dem Flughafen 2 Stunden im Flugzeug saß, was aber dann ab nicht abflog. Also dann am Ende wohl, aber dann erst nicht. Das klingt spannend. Da darfst du gerne nochmal vorwegnehmen. Aber ja, am Montag gab es ja diese, wegen des Wetters, diese ganzen Störungen am Frankfurter Flughafen. Haben sie ja Ja. den Flugbetrieb eingestellt. Und da dachte ich schon, oh, das kann nichts Gutes bedeuten, weil am Dienstag mussten wir von der Arbeit aus nach Stuttgart fliegen. Und da dachte ich, wenn Montag in Frankfurt solche Schwierigkeiten sind, da ja vieles über Frankfurt geht, da bin ich ja mal gespannt, wie es Dienstag in Hannover ist und ob das Wetter dann auch noch so ist. Das war ja noch ziemlich eisig alles und Schnee und so weiter. Und deshalb hatten sie ja Frankfurt auch mal kurz ausgesetzt. Und dann habe ich schon bei der Arbeit, dann so gegen 3 oder so, wollen wir dann aus dem Büro aus los hier zum Flughafen. Und dann guckte man schon immer auf die Internetseite. Die zeigen immer relativ genau, wie das da ist mit den Flügen, ob die Verspätung haben, ob die überhaupt stattfinden. Und dann war schon Flug nach München fällt aus, Flug nach Frankfurt fällt aus. Gut, da kommt man jetzt mit rechnen in Frankfurt. Aber Flug nach Stuttgart angeblich alles super. Und dann mussten wir da erst, durch die Sicherheitskontrolle ist ja mal sehr unangenehm. Und dann mussten wir da durch und dann kamen wir da an und dann stand schon da, eine halbe Stunde Verspätung hat der Flieger. Das fing schon mal gut an. Und der Flieger hatte dann am Ende, ich würde mal sagen, 3 Viertelstunde oder so Verspätung. Und kommt man da einsteigen, dann war man erstmal in dem Flieger und saß da und dann kam schon die erste Durchsage, ja, wir stehen ja jetzt noch mal eine halbe Stunde, die Bahn müsste noch mal freigeräumt werden. Das ist, ich starte und lande ja nicht so gerne im Flieger, also so richtig Ja. angenehm finde ich diese Fliegerei ja nicht. Das ist dann sehr beruhigend, wenn man dann hört, naja, so richtig frei ist dann mit der Bahn noch nicht. Und dann standen wir da eine halbe Stunde. Und dann sagte er, ja, jetzt rollen wir da hinten hin. Da sind die Enteisungsfahrzeuge. Da musste der Flieger noch enteist werden, weil es war wohl alles ein bisschen Tragflächen und so eingefroren. Ja, das ist auch nicht besonders beruhigend. Nee. Dann fuhr das Flugzeug ein bisschen, stoppte und dann hat er aber die Maschine wieder ausgemacht und dann sagte er, ja, nicht, dass Sie sich wundern, dass ich die Maschine ausgemacht habe. Die Enteisungsfahrzeuge müssen erst noch aufgetankt werden. Das dauert noch mal eine halbe Stunde, meint er. Und der Pilot war auch schon ein bisschen genervt. Der sagte dann auch, ja, wenn es einmal läuft, dann läuft es auch. So ein bisschen zynisch. Und dann saßen wir am Ende, glaube ich, ja, anderthalb Stunden oder eine Stunde auf jeden Fall in dem Flugzeug, wo ja auch nicht so die allerbeste Luft ist. Und dann kam dieses Enteisungsfahrzeug und hat das enteist, was auch komisch aussieht, weil dann aus dem, an den Bullaugen vorbei diese Flüssigkeit läuft. Der ist auch sehr beruhigend. Und dann ging es aber endlich los. Und dann sind wir am Ende in 5 Stunden von Hannover nach Stuttgart, also von Tür zu Tür quasi gekommen, weil wir ja schneller sein wollten als mit dem Zug. Ich glaube, der Zug braucht 4 Stunden. Ja, hat sich doch gelohnt. Wie war der Flug? Genau. Hat Spaß gemacht? Ja, der Flug sonst war ein normaler Flug. Ich habe das ja nicht so gern, diese Fliegerei, aber ist jetzt auch nicht so dramatisch. Und beim Rückflug hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, weil ich durch diesen Höhenunterschied dann ziemlich Druck in den Ohren habe und dann war auch das rechte Ohr zu. Mhm. Und das hat auch bis gestern gedauert. Dann konnte ich wirklich recht lange nur ganz schlecht hören. Ja, das ist unangenehm. Aber jetzt kann ich wieder gut hören. Ja, das ist doch das Wichtigste. So, für meine Verhältnisse. Hauptsache, du verstehst mich. Das ist schon mal ein sehr wichtiger... Jetzt bin ich mal gespannt. Am Dienstag fahren wir aber mit dem Zug nach Berlin. Was mit dem Zug passiert? Da müsste ja normalerweise jetzt auch, wenn das so weitergeht, irgendwas passieren. Ja, ich würde meinen, wenn bei der Bahn was passiert, dann dauert das deutlich länger noch. Ich würde meinen, wenn mit der Bahn irgendwas passiert, dann wird das wohl noch deutlich länger dauern, als es beim Flug der Fall war. Ich hoffe nicht, aber wir werden es dann sehen. So, jetzt wollen wir wirklich anfangen mit dem Tipp. Hast du denn auch noch einen Schwank aus deinem Leben zu berichten? Nee, irgendwie nicht so wirklich. Habt ihr in der Schule denn mal schon die ersten Arbeiten geschrieben? Das heißt die ersten Arbeiten? Wir haben ja jetzt Zeugnisse, das sind dann ja eher so die letzten Arbeiten. Ach, ihr habt schon Zeugnisse bekommen? Nee, noch nicht. Kommt Mittwoch. Mittwoch? Und was kriegst du für Noten? Ja, ich würde meinen, das hat sich alles ganz gut eingependelt. Was heißt eingepegelt? 1 und 2? Ja, nicht übertreiben, ne? Wie nicht übertreiben? 1 und 2 ist ja ganz gut, ne? Ja. Also nur 1 wäre sehr gut und 1 und 2 wäre ganz gut. Ganz gut, okay. So, es gibt ein Pre-Show-Match. Du musst nicht weiter kommentieren, oder? Nein, natürlich nicht. Es gibt ein Pre-Show-Match, nachdem letztes Mal dieses wunderbare Battle Royale mit den Diven war, wo man sich ja so riesig drüber freuen konnte, gibt es dieses Mal wieder ein vernünftiges Pre-Show-Match, und zwar ein Singles-Match um den United States Champion-Titelgürtel zwischen dem Champion Antonio Cesaro und The Miz. Ja, das ist ja auch interessant. Möchtest du anfangen zu tippen, oder soll ich? Ob die beiden trotzdem im Rumble-Match, die nehmen trotzdem im Rumble-Match, glaube ich, teil, ne? Das kann ich dir jetzt gerade... Also, ja, doch, die sind beide im Rumble. Ich meine, die hätten beide mal irgendwie... Ja, sind beide im Rumble. Sind beide im Rumble, ja. Okay. So, ich nehme mir gerade mal die Ehre voraus und tippe zuerst. Ich tippe natürlich auf Antonio Cesaro. Ich hoffe weiterhin und ich gehe davon aus, dass die WWE weiterhin voll auf Cesaro setzt. Und The Miz, auf The Miz setzt man momentan ja auch so ein bisschen darum, ihn total als Face hervorzubringen. Da wäre das jetzt natürlich auch ganz passend, ihm den Titel zu geben. Aber ich hoffe mal voll darauf, dass Cesaro Champion bleibt. Und ich denke, das ist auch für den Antonio Cesaro durchaus wichtig. Also ich tippe auch auf Cesaro. Ich meine, wenn jetzt in dieser Woche nicht noch irgendein Match zwischen den beiden war, ist, dass das auch das erste Match zwischen den beiden ist. Und da scheint ja so ein bisschen so eine Feder aufgebaut zu werden. Und normalerweise gibt es nicht gleich im ersten Match das Babyface. Also ich kann mir schon vorstellen, dass am Ende des ganzen The Miz US Champion wird. Ja, aber das ist jetzt natürlich beim ersten Match schon viel zu früh. Nee, das könnte man ansonsten ja unter Umständen noch bei WrestleMania als Match bringen, wenn die beiden sich da ins Zeug legen. Ja, mal gucken. Oder natürlich, wir haben ja auch noch Elimination Chamber. Bei Elimination Chamber kann man es natürlich auch machen. Das hängt sicherlich so ein bisschen davon ab, wie das Publikum reagiert und ob da Todesstille ist. Ja, ich tendiere fast so ein bisschen zur Todesstille. Ich hoffe, dass das Publikum da gut ist, weil bei Rumble ist es doch immer sehr wichtig, dass das Publikum gut ist und auch bei The Rock und Punk. Ich hoffe wirklich, das Publikum ist gut. Ich weiß gar nicht, in Phoenix, Arizona war doch auch schon mal WrestleMania, oder? Ja, das war die WrestleMania, glaube ich, wo... war das sogar die WrestleMania, als Sheamus so schnell gegen Bryan gewonnen hat und als es Cena gegen The Rock gab? Nee, das war ja eine der letzten. War die das? Obwohl, aufschließend will ich es auch nicht. Ja, das könnte sein. Ich glaube, mit dem Rumble aus dem nächsten Jahr geht man immer noch mal dahin, wo letztes Jahr der, wo Mania war. Ich glaube, das macht man zuletzt ganz gerne mal. Nur dann halt in ein anderes Stadion oder andere Ja, Hallen. klar, in die kleine Halle, natürlich nicht ins Stadion. Ja. So, dann. Wird sich dann zeigen, wie da die Stimmung ist. Bei WrestleMania ist ja immer gut, das kann man nicht vergleichen, von daher. Nö. Ja, ich hoffe, dass die Stimmung gut ist. Ich hoffe es. Es wäre schade um die Matchkarten. So, dann kommen jetzt die vier Matches, die für die Hauptshow angekündigt sind. Da hätten wir zum einen ein Tag Team Championship Match zwischen den Champions Team Hell No, also Kane und Daniel Bryan, und Team Road Scholars, also Cody Rhodes und Damian Sandow. Was tippst du? Gar nicht so einfach zu tippen. Also Team Hell No hat ja den Titel jetzt schon relativ lange. Aber da habe ich auch ein Segment gesehen, bei dieser Raw-Seite. Das war so ein ganz albernes Segment. Ich würde mir eigentlich. Ich sag mal Team Scholar. Lass mich mal überlegen. Ja, Rhodes wenn Rock und Scholars. Cena gewinnen, dann musst du auch irgendwelche Heels gewinnen. Ich sage mal Titelwechsel. Und dann können sich Bryan Danielson oder Daniel Bryan und Kane nochmal zerstreiten und nochmal kämpfen. Und dann ist das auch soweit gewesen. Ja, das ist so eine Sache bei diesem Pay-Per-View, von wegen mit Heel und Face gewinnen, das so auf eine aufs Gleiche ins Gleichgewicht zu bringen. Entweder man, weil so wenige Matches draufstehen, entweder man bringt jetzt den Overkill für die Heels oder Overkill für die Faces. Na, ich weiß nicht, Cesaro ist schon Heel und dann auch noch Rhodes Scala, zumal ich mir, wenn ich mir die Matches Ja, das will ich vorstelle. gar nicht, also wegen Pre-Show, das zähle ich dann gar nicht erst. Nee, also wenn ich mir die Matches angucke, dann ist es wahrscheinlich, dass dieses Tag Team Match auch als direkt als erstes Match kommt. Das könnte ja auch ein sehr gutes Match werden, also wenn Kane nicht so viel im Ring ist und Nach Daniel Kane ist Bryan auch ist. nicht schlecht. Die anderen beiden sind eigentlich beide gut. Kane darf gerne auch ein bisschen mehr in den Ring. Ich finde, über Kane Bin sprechen aber einige nicht, Leute zu also ein bisschen negativ. gerne, aber nicht mehr. Nee, also ich finde, über Kane reden einige Leute zu negativ. Ich meine, Kane ist nicht der beste Wrestler, aber ich finde Kane weitaus nicht so schlimm, wie manche ihn machen. Ja, aber ist halt nicht der beste Wrestler. Nee. Und mir ist das lieber, wenn dann der bessere Wrestler gut So, ist. ich gehe davon aus, dass dieses Match Opener wird, ehrlich gesagt, und Cesaro vielleicht schon Pre-Show gewinnen, und ich tippe hier auf Team Hell No. Auch wenn das vielleicht so ein kleiner Risikotipp ist, ich tippe da mal drauf. Ich glaube nicht, dass das Risikotipp ist. Also was ich so mitbekommen habe, finde ich, ist das alles ziemlich ausgeglichen. Fällt mir da schwer zu tippen. So, dann bin ich als erstes dran für das nächste Match, und zwar das World Heavyweight Championship Match zwischen dem Champion Alberto Del Rio und The Big Show. Und auch wie schon bei SmackDown, als der Titel zu Del Rio wechselte, ist dies schon wieder ein Last Man Standing Match. Jetzt könnte man auch sagen, ja, ist das nicht so ein kleiner Overkill? Schon wieder Last Man Standing Match um den Titel? Beim Rumble. Na, das weiß ich auch nicht, ob das so gut ist. Ja, nicht nur jetzt, weil beim Rumble, sondern auch, weil es das gleiche Match so ja auch schon bei einer SmackDown frei verfügbar gab. Ja, ich hab das schon verstanden. Na, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Also ich hätte ja gesagt, bei der SmackDown das Last Man Standing Match zwischen den beiden, das war sehr speziell, das war ungewöhnlich. Vielleicht kann man jeder ja mal das gewöhnlichere Last Man Standing Match bringen. Andererseits finde ich das auch blöd. Da muss man sich ja jetzt zweimal vernünftige Finishes ausdenken, und ich fand das Last Man Standing bei SmackDown schon nicht schlecht, und na. Bin ich kein großer Fan von jetzt schon wieder sowas. Ich tippe aber trotzdem auf Del Rio. Der soll ja jetzt den mexikanischen Markt ein bisschen anheizen. Und ich denke, das funktioniert nicht, wenn man ihm den Titel gibt und ihn direkt ein paar Wochen später wieder nimmt. Und überhaupt würde Del Rio dann ganz schlecht aussehen. Und ich glaube, das will man nicht. Ich glaube, Del Rio möchte man jetzt auch wieder wegen dem mexikanischen Markt und hoffentlich auch ein bisschen, weil die WWE auch ein bisschen hinter ihm steht, hochpushen. Deshalb tippe ich ganz klar auf Del Rio. Ja, also ich tippe auch auf jeden Fall auf Del Rio, wenn Del Rio das Match, also eigentlich für mich, das wusste ich gar nicht, dass das Last Man Standing ist. Das muss wohl dann jetzt erst vor kurzem angekündigt worden sein, oder? In dieser Woche wahrscheinlich. Das kann gut sein. Ich habe ja diese Woche auch nichts gesehen, muss ich zugeben. Also ich finde das ziemlich schlecht eigentlich, dass das Last Man Standing ist, weil Del Rio, wenn Del Rio jetzt verliert, dann sieht er wirklich ganz, ganz schlecht aus. Das kann er eigentlich nur, wenn er irgendwie was gemacht hat oder wenn er kurz davor steht, wirklich von der WWE zu verschwinden. Auf der anderen Seite, wenn jetzt The Big Show als Monster zweimal hintereinander Last Man Standing verliert, sieht er auch ziemlich alt Ja, aus. das ist so Also da eine, müsste da, sich da ist schon die WWE irgendwie jetzt in so einer kleinen Zwickmühle, ja. gegen und das, was sie bei der SmackDown gemacht haben, das können sie ja jetzt nicht nochmal bringen, obwohl das ja sehr, sehr, eine sehr, sehr gute Idee war. Ja. Ja, das ist eine kleine blöde Zwickmühle in der WWE. Ich finde das an sich auch, ich fände es an sich auch eine gute Idee, als Last Man Standing beim Royal Rumble. Das ist was Schönes, da kann man sich drauf freuen. Allerdings, ja, WWE hat sich da jetzt in so einen blöden Raum katapultiert, wo es schwierig wird, was Vernünftiges zu bringen. Zumal Last Man Standing kann man ja noch nicht mal mehr, ja gut, man könnte beide auszählen bis zählen, bis 10. Nö. Könnte man. Gut, dass beide dann unten liegen. Ja, ja, man könnte beide... sozusagen, da gibt es dann keinen Last Man Standing. Nö, man könnte beide bis 10 auszählen, aber das wäre auch, ja, ich weiß nicht, das wäre blöd für einen Rumble. Es sei denn, man könnte höchstens sagen, man bringt irgendwie wirklich einen richtig schönen, coolen Spot zum Ende hin und sagt dann, okay, wir zählen beide bis 10 aus. Das ginge. Das könnte man noch machen. Und das, also das könnte man höchstens noch verantworten, aber da müsste man sich wirklich was Gutes an Spot aussuchen und ausdenken und das könnte schwierig werden. Das ist blöd. Womit natürlich keiner rechnet. Rio verliert doch den Titel und zwar, weil The Shield eingreift. Die bleiben ja sonst eigentlich gar nicht bei Del Rio, glaube ich, oder? Das stimmt, das fände ich dann aber auch wieder so ein bisschen Overkill-mäßig. Aber dann wäre wenigstens für The Big Show nicht aussehen wie der letzte Troll und der Rio, da kannst du ja nichts machen, wenn drei Leute auf dich anspringen. Doch mit denen hat er ja auch mal einen Kampf gehabt. Ja, fänd ich wiederum aber auch wieder Overkill. Ich finde das zwar gut, wenn man The Shield aktuell hält und auch viel mit reinbringt, aber jetzt, wenn man die in jedes Match eingreifen lässt, das finde ich dann auch sehr nervig. Ja, gut finde ich das auch nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere bei WWE drüber nachdenkt, um halt aus dieser Zwickmühle rauszukommen. Ja. Aber ich tippe trotzdem auf der Rio. Jo, habe ich schon notiert. So, dann kommen wir zum WWE Championship Match. If the Shield interferes in the match, Punk will be stripped of the title. CM Punk, aktueller WWE Champion, trifft auf The Rock und du darfst anfangen. Also ich tippe auf The Rock. Ich habe zwar, gut, diese Woche ja gar nichts, aber die Woche davor gehört, dass es auch einige gab, die gesagt haben, nee, CM Punk wird gewinnen, weil jetzt alle schon glauben, dass The Rock gewinnt, dass für WWE dann quasi den Titelwechsel danach irgendwie in der Raw oder so machen will. Mhm. Punk jetzt aber nochmal beim Rumble gewinnt. Das fände ich aber ziemlich dämlich und albern. Deshalb sage ich mal einfach, die machen das so, wie sie es ursprünglich auch geplant haben. Und The Rock gewinnt den Titel. Ja, und dann gibt es ja... Ich bin aber persönlich nicht begeistert von. Nee, ich auch auf gar keinen Fall. Den Titel behält, aber ich glaube, das ist das Wahrscheinlichste, was passiert. Ja, andererseits muss man auch gucken, wenn Rock dann den Titel bekommt, könnte man ja auch... Also die WWE hat ja wahrhaftig, also man plant ja wahrhaftig so ein bisschen auch dann vielleicht CM Punk gegen den Undertaker zu bringen, das ist ja auch durchaus noch aktuell. Ja. Und das ist natürlich schon was, ne? Da kann, also wenn man gegen Undertaker bei WrestleMania antritt, ich denke, das ist schon, da kann man schon sagen, okay, man ist jemand. Und ich denke, das ist auch keine schlechte Ausgangsposition. Ja, The Rock... Da freut man sich jetzt natürlich nicht großartig drüber als großer CM Punk-Fan. Ja, ist schwierig. Es gibt ja dann auch noch Elimination Chamber. Man könnte sagen, und The Rock wird ja auch bei der Elimination Chamber anwesend sein, vielleicht gibt es ein Elimination Chamber Match mit The Rock, wo er den Titel dann danach noch gewinnt. Könnte auch. Oder werden, die Frage ist überhaupt, werden die Chambers überhaupt um den Titel ausgekämpft? Oder gibt es nur eine Chamber, in der World Heavyweight... Championship-Herausforderer ausgefochten wird, oder das ist dann ja auch wieder so eine Frage, wer beim Rumble gewinnt, das ist alles so ein bisschen komisch. Weil eigentlich macht man das ja so, dass nach dem Rumble dann wirklich feststeht, wer beim WrestleMania aufeinander tritt. Dementsprechend ist das wirklich komisch, dass man dann noch die Elimination Chamber danach hat und man da ja auch irgendwas ausfochten muss in der Chamber. Ja, ist schwierig. Von der Reihenfolge schlecht. Also es wäre besser, ja, wenn man irgendwie, man hat ja nun die großen Pay-Per-Views, man sagt, der Royal Rumble ist quasi das ist der Herausforderer für WrestleMania und wenn man vielleicht die Chamber lieber dann, weiß ich nicht, vom SummerSlam bringt, dass man den SummerSlam auch wieder ein bisschen auswertet und dass dann der Gewinner in der Elimination Chamber der Herausforderer für den SummerSlam oder so wird. Ja, aber so jetzt könnte man sagen, okay, entweder gewinnt Cena den Rumble und trifft dann auf The Rock oder Cena gewinnt einer der Elimination Chambers und trifft dann auf The Rock. Dann wiederum müsste der World Heavyweight Herausforderer im Rumble gekürt werden. Man könnte also zum Beispiel Dolph Ziggler bringen. Dolph Ziggler hat aber gleichzeitig den Money in the Bank Koffer noch, was dann natürlich auch wieder eine komische Sache ist. Ja, das ist ja zu viel, glaube ich. Ja, also das ist also ein bisschen komisch. Da bin ich sehr gespannt, was die WWE sich dabei gedacht hat. Es tut mir ein wenig im Herzen weh, aber ich muss wohl an der Stelle auch auf The Rock tippen. Aber ich werde mich riesig freuen, wenn CM Punk gewinnt. Ja, ich glaube auch, dass der Elimination Chamber Pay-Per-View zu klein ist, um da den Sieg von The Rock zu bringen. Also ich Ja, glaube schon, das stimmt auch wieder. Ich wenn denke, dass der ich jetzt denke. also auch so in den Gerüchten ist, wenn jetzt CM Punk doch irgendwie den Titel hält, Ja. durch welche Taktik auch immer, dass dann eher ein Titelwechsel bei Raw ansteht. Ja, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man das so Und macht, dass dass. man wirklich viele Leute haben will, die das wirklich sehen. Und Elimination Chamber hat ja nun nicht die hohen Verkaufszahlen, die Royal Rumble hat. Es sind natürlich nochmal deutlich mehr. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass man das vielleicht so macht, dass beim Rumble, also vielleicht, The Shield eingreift, während der Ref down ist, K.O. und das dann CM Punk zum Titelgewinn verhilft und dass dann zum Beispiel bei Raw Vince McMahon rauskommt, mal wieder in seine Face-Rolle tritt und sagt: Okay, Punk, da war The Shield, das hat zwar der Ref nicht gesehen, aber das war nicht in den Regeln, wir wiederholen das Match nächste Woche bei Raw. Und dann gewinnt The Rock da den Titel und solche Dinge. Könnte man natürlich auch noch bringen. Ja, kann ich mir auch durchaus vorstellen. Ja, ist so eine Sache. Ich tippe jetzt mal auf The Rock, auch wenn ich extremst hoffe, dass CM Punk gewinnt. So, dann sind wir beim Royal Rumble Match. Das Royal Rumble Match werden wir dieses Jahr so tippen. Wir tippen die vier letzten Leute, die noch im Rumble stehen zuletzt. Dafür bekommen wir jeweils einen Punkt, wenn es richtig ist. Und wir tippen darunter, unter diesen vier Leuten, dann auch noch den Gewinner des Rumbles. Und wenn der Gewinner richtig ist, bekommen wir dafür sogar zwei Punkte. Also 4 Punkte für alle, die richtig sind unter den letzten vier. Ja, jeweils einen Punkt. Und dann nochmal 2 extra für den Gewinner. Also nicht ein extra, ein Punkt für den Gewinner, sondern 2 Punkte. Wirklich zwei extra, ja. Ja, gut. Da kann man also richtig absahen. So, Was wollen wir. sagst du genau, wer im Rumble ist? Aber du liest jetzt bestimmt die zumindest Bekannten schon mal vor. Ja, ich weiß natürlich, ich habe die bekannten Leute hier. Das ist top aktuell. Ja, dann wollen wir die doch mal durchgehen. Also, es sind Royal Rumble, John Cena. Wir können da ja erstmal jetzt zu jedem was sagen. Wer ist denn eigentlich der Erste, der seinen Tipp abgeben muss? Ich Ich glaube. werde mal den ersten der vier Leute tippen, dann kannst du, dann ich wieder und so weiter. Das machen wir abwechselnd. Okay. Muss ich mir eigentlich was zu schreiben holen, aber das geht nicht beim Bügeln. John Cena ist im Royal Rumble. Also ich, ohne zu viel zu verraten, ich sag schon mal, der ist auf jeden Fall unter den letzten vier. Ja, dann kann ich den ja schon mal für uns beide aufschreiben. Wir können das jetzt ja auch schon ein bisschen so beim Durchgehen. Ich auch kein großes Geheimnis, da verrät man, glaube ich, auch nicht viel. Nee, das glaube ich auch leider nicht. Ja, Cena leider wieder einer derer, wo man sagt, ja, könnte wohl gewinnen. Was ich gar nicht gut finde, weil wenn Cena gewinnt, das ist einfach nichts Besonderes mehr. Also ich meine, Cena hat, ich weiß nicht wann das war, ob 2008 oder 2009 war, da hatte er den Rumble gewonnen, das war aus dem Madison Square Garden. Und da fand ich es auch wirklich cool, da habe ich mir die Rumble-DVD noch extra gekauft, weil ich den Rumble gut fand, weil ich das Ende gut fand. Da war das halt so, dass Cena verletzt war. Das vorher aus der, ja genau, da Ja, kam genau, auch da die war das halt Verletzung so. irgendwie 5 Monate früher als gedacht. Ja, genau, da konnte Cena dann Monate früher aus der Verletzung zurückkommen und wirklich niemand wusste davon vorher. Es gab noch nicht mal Gerüchte darum und dementsprechend war das ja wirklich überraschend und es war wirklich, sagen wir dann, wirklich eine besondere Sache, worüber dann man sich gefreut haben konnte, was, ne, besonders war halt einfach. Wenn Cena jetzt gewinnt, das ist einfach nichts Besonderes. Und es gab, glaube ich, auch mal diesen Rumble, wo er und Batista quasi zeitgleich am Ende Genau, waren. das war 2005, als Vince McMahon dann noch in den Ring kam und das Match restartete. Na, das war auch ziemlich gut. Das war auch sehr gut. Ja, das war auch überhaupt ein sehr guter Rumble 2005. So, dann ist Oh, also Ren. John Cena, wer nimmt sonst noch jemand teil oder sagen so, nee, der gewinnt sowieso, wir kommen nicht. Ja, genau. Ist jetzt ein Ja. One-Man-Royal Rumble-Match. Nein, wir haben ebenfalls auch im Rumble Randy Orton. Ja, der könnte auch unter die letzten vier kommen. Ich glaube, Randy Orton würde ich dies Jahr nicht so viel zuschreiben. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass der irgendwas gemacht hat und dass der momentan nicht so die Riesenerfolge bekommt. Ja, aber unter den letzten vier würde ich ihn trotzdem noch zumindest als Kandidaten sehen. Aber ich weiß noch nicht. Ich habe mich noch nicht entschieden. Okay, dann schreibe ich es noch Als nicht Sieger auf, sehe ja? ich ihn auch nicht. Als Sieger sehe ich ihn auch nicht, das ist ganz klar. Soll ich ihn aufschreiben für die letzten vier bei dir? Schreibe ihn mal schon mal aus. Vielleicht setze ich ihn nachher noch durch einen anderen. Okay, das ist alles natürlich erlaubt. Du nimmst ihn auch nicht unter die letzten vier? Ich nehme ihn nicht unter die letzten vier. Okay. Noch nicht. Kann sein, dass ich, wenn ich die Liste durch habe, dann noch sage, aber noch nicht. So, Sheamus wird im Royal Rumble sein. Oh, der ist auch Kandidat für die letzten vier. Schreib ja, Seamus schreibe ich bei mir auch mit auf. Seamus ist ein Kandidat, dem ich das gönne. Das wäre zwar auch nichts Dramatisches, wunderbar, Überraschendes, Wundervolles, weil Seamus einfach auch schon recht lange den Titel hatte und so weiter. So, ebenfalls mit dem Royal Rumble. Und Dolph Ziggler. Und Dolph Ziggler wird entweder Number One oder Number Two im Match sein. Einen der beiden Slots muss er einnehmen. Das habe ich gesehen da in diesem Bericht über Raw. Das muss ja ziemlich albern gewesen sein. Dolph Ziggler ist auch ein Kandidat für die letzten vier. Ich bin mir sicher, dass er nicht gewinnen wird, weil er ja schon den Koffer hat. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er so, weil er ja im Moment doch ein bisschen gepusht wird, dass er so ein Kandidat ist, der von 1 an bis ganz, ganz lange und dann irgendwie als, ja, weiß ich nicht, Viertletzter, Fünftletzter oder so rausgeschmissen wird. Ja, ich denke, Ziggler wird unter den letzten dreien sein und wird dann als Drittletzter, nein, Vorletzter rausgeschmissen. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Na, und ich denke auch, Ziggler wird derjenige... Ich mache mich auf die Liste der Letzten. Ja, ich habe den bei mir auch aufgeschrieben. Und ich denke auch... Ja, Ziggler wird auch derjenige sein, der die längste Zeit in Rumble verbringt und alles. Da wird man dann wieder dann bei Raw ein schönes Promo zu halten mit von wegen, ich habe so viele Minuten im Rumble verbracht, das ist Rekord dieses Jahr und so weiter. Ab jetzt muss ich streichen? Ja, nee, du kannst mir ruhig noch einen weiteren Namen nennen, wir streichen am Ende. So, ebenfalls im Royal Rumble in voller Formation 3MB, Three-Man Band, Heath Slater, Jinder Mahal und Drew McIntyre. Ja, da haben wir ja schon mal drei. Die sind auf jeden Fall alle drei unter den letzten Vieren. Ich hoffe, ich muss sie jetzt nicht für dich aufschreiben. Nein, die sind nicht dabei. Gut. Wobei es natürlich lustig wäre, wenn... Da wird einer kommen, der wird die dann alle drei, weiß ich nicht, einer von den drei wird auf jeden Fall so, der ist gerade drin im Rumble und wird dann als sofort rausgeschmissen. Es gibt ja immer einen Idioten, der 2 Sekunden nur im Ring ist und dann sofort rausfliegt. Und das ist bestimmt einer von den VMEs. Ja, ich könnte mir sogar vorstellen, dass es dass einer davon ist, aber ich denke, die werden vielleicht sogar alle drei relativ zusammen rausgeschmissen. Das kann auch sein. Also einer Kandidat für jemanden, der die alle drei so rausschmeißt, könnte natürlich Ryback sein. Es gibt allerdings auch noch ein Gerücht für jemanden, der als 30. rauskommen könnte. Dazu kommen wir noch später. So, dann ist ebenfalls im Royal Rumble Antonio Cesaro. Ja, der kommt auf jeden Fall nicht unter die letzten vier. Nee, das glaube ich auch nicht. Wade Barrett. Wade Barrett ist auch ganz gut, aber ich glaube trotzdem nicht, dass er unter die letzten vier kommt. Könnte man überlegen, aber bin ich auch nicht drauf. Also ich glaube, der wird jetzt im Moment noch mit dem IC-Teil gepusht. Ja. Ich glaube, der ist noch nicht ganz an der Stelle, wo sie ihn wieder für einen großen Titel pushen. Ne, da gehe ich jetzt auch nicht von aus. Also ich denke, der wird schon seine Rolle haben im Match, aber nicht so weit. So, ebenfalls auch im Match The Miz. Ja, The Miz kommt auch nicht unter die letzten. Nein, natürlich nicht. Also muss jetzt erstmal sehen, dass er wirklich überzeugend als Face da irgendwie kommt. Ja, was heißt, also überzeugend? Er kriegt ja irgendeinen Ric Flair-Spot, wo er wieder einen Figure 4 Leglock anbringen kann und das vollkommen falsch macht. Ja, überzeugender Face würde ich jetzt auch noch nicht sagen. Das ist einfach nur so ein Cheap Face, ganz billig gemacht. Also ich habe ja, wie gesagt, diese Woche nichts gesehen, aber ich habe an einer Stelle gelesen, dass The Miz in einem Match den Figure 4 Leglock vollkommen falsch angesetzt hat und dass er deshalb ziemlich dämlich aussah, weil er dann an irgendeiner Stelle das Bein nach oben statt nach unten gesetzt hat. Und das ist dann schon ziemlich peinlich. Da wird sich Ric Flair dann auch seinen Teil bei gedacht haben. Ja, große Ehre an Ric Flair. Der saß dann auch zu Hause und hat wuh und ja. So, Ryback. Ja, da ist irgendwie so ein bisschen auch der Zug abgefahren. Ich denke, der wird da in diesem Tag-Team-Match da bei WrestleMania sein und wird dementsprechend hier auch nicht unter die letzten vier kommen. Nee, Ryback ist so ein bisschen... Ryback ist jetzt, nachdem er so in einem Main-Event war, wo er ja aus Versehen, mehr oder weniger aus Versehen reingekommen ist, ist er jetzt wieder so ein bisschen... Was sollen wir damit machen? Ich tippe, also ich setze Ryback trotzdem eben zu meinen vier Leuten schon mal dazu. Mhm. Unter Vorbehalt, dass ich ihn auch streichen kann, natürlich. Also wenn er als 28. oder so kommt, dann kann ich mir das vorstellen. Aber besonders lang wird er im Rumble nicht aushalten. Aber es kann natürlich sein, dass er auch erst sehr, sehr spät reinkommt. Dann wiederum hat er Chancen. So, The Primetime Players, Titus O'Neil und Darren Young. Das glaube ich nicht, dass die bei den letzten vier dabei sind. Das beruhigt uns alle. Ja, weiß ich nicht. Ich finde die ganz lustig. Ich finde die auch gut. Also vor allem das. Diesen Titus, ja, ja, vor allem das Million of Dollars, das ist natürlich immer wunderbar. Genau. Und das macht JBL ja auch immer jetzt schön mit. So, dann haben wir Team Hell No, Kane und Daniel Bryan. Ja, die sind auch nicht unter den letzten vier. Die hatten ja schon ihr Tag Team Match dann an dem Abend. Ja, also potenziell, wenn die in dem Match nicht wären, würde ich drüber nachdenken, so jetzt aber nicht. Nee. So, dann haben wir den besten Wrestler der Welt, The Great Khali. Ja, das sind dann die lustigen Spots, wo alle versuchen, ihn rauszuschmeißen und er wird so ein paar eindrucksvoll dann rausschmeißen mit seinem Job, dass sie dann da rausfallen einfach. Aber kommt natürlich nicht unter die letzten vier, ist klar. Nee, also Gott stehe uns bei, dass das nicht passiert. Ja. Kofi Kingston. Der wird dann sich wahrscheinlich mit Wade Barrett streiten und dann werden sie sich gegenseitig eliminieren und zwar bevor. Und draußen geht's dann ja auch immer weiter. Ja. Das ist ja auch so ein bisschen. Diesen Spot mit den Videoboarder auf den Händen läuft, vielleicht. Ich weiß gar nicht, wer sonst für so einen Spot ausgesucht ist, da können wir nachher nochmal überlegen, wenn wir die Namen durch sind. Bisher ist eher so vom Athletischen der das am besten könnte. Ja, es gibt da ja noch so ein paar Gerüchte und da können wir dann auch drauf zu sprechen kommen. Ja, ich denke auf jeden Fall, es gibt ja diese schöne, es gibt fast jedes Jahr beim Rumble zwei Leute, die sich gegenseitig rausschmeißen, die dann draußen außerhalb des Rings so ein bisschen weiter brawlen. Ich denke, dieses Jahr dürften das Kofi Kingston und Wade Barrett sein. Ja, es könnten natürlich auch Cesaro und Miz sein, aber Wade Barrett und Kofi Kingston würde eigentlich besser passen. So, dann gab es dieses Jahr beim Royal Rumble Fanfest noch ein 8-Man-Tournament mit NXT-Wrestlern und der Gewinner davon bekommt auch einen Spot beim Royal Rumble und damit auch sein Debüt in einer der Hauptsendungen. Big E? Nein, der war gar nicht in diesem Tournament dabei. Der Gewinner ist Bo Dallas. Ach, das ist so ein, der sieht so ganz unscheinbar aus. Der hat dieses lustige Gimmick, dass ihm Schmerzen Spaß bereiten. Wenn er dann Schläge abkriegt im Ring, dann lächelt er immer so. Das ist so ein, ich glaube, so ein blonder Langhaariger. Der sieht irgendwie so sehr jünglich noch aus, so als wenn er irgendwie noch fast ein Schüler wäre. Mhm. Jetzt glaube ich, technisch ist er, glaube ich, nicht schlecht und den scheinen sie zu pushen wollen. Aber der wird nicht unter die letzten vier kommen. Nee, ich guck gerade, ob man hier noch irgendwas Interessantes zu finden kann. Nee, der wird natürlich nicht unter die letzten vier. Das ist jetzt natürlich eine große Chance für ihn, sich da zu beweisen in einer der Hauptsendungen und ein bisschen Publikumsjubel zu bekommen. Das ist natürlich nicht verkehrt. Ja. Gibt es sonst noch Bekannte oder gibt es dann nur noch die Gerüchte? So, das waren 18 Leute, die bisher offiziell angekündigt sind. Das waren auch alle. Ansonsten gibt es nur noch Gerüchte und zu den Gerüchten kommen wir jetzt. Es gibt noch 12 Plätze und das können entweder Leute aus den Shows sein. Weiß ich nicht. Ja, das kann praktisch alles und jeder sein. Also so jemand wie Artus könnte ich mir zum Beispiel vorstellen. Ja. Der durchaus auch ein Spot. Ja, klar, solche Leute, klar. Das ist jetzt natürlich keine große Überraschung. Nee, das ist jetzt natürlich auch nicht so spannend, über solche Leute zu reden. Ja, es gibt noch so ein paar Namen. Ich hatte erwähnt, jemand, der zum Beispiel 3MB rauswerfen könnte, der wohl zum Beispiel als Nummer 30 kommen könnte. Da gibt es wohl Gerüchte. Die Rückkehr vom ehemaligen World Heavyweight Champion, The World's Strongest Man, Mark Henry. Ach, das habe ich gar nicht gehört. Also das wäre schon eine gute Sache. Da habe ich immer nur gehört, es ist noch nicht mal klar, ob Mark Henry überhaupt wieder zurückkommt. Weil fitter als er jetzt ist, wird er nicht mehr und so richtig glücklich ist er aber mit seiner Gesundheit nicht und deshalb ist nicht ganz klar, ob er wirklich zurückkommt. Aber das wäre natürlich eine interessante Gelegenheit. Aber wenn, weiß ich gar nicht, wird er dann unter die letzten vier kommen? Das kommt drauf an, ob er nur mal für ein Match jetzt mitmachen will oder ob er wieder wirklich regelmäßig kämpfen will. Mhm. Ist schwer einzuschätzen. Aber den nehme ich nicht unter meine letzten vier, das ist mir zu riskant. Okay. So, dann gibt es natürlich. Noch einer von den letzten vier, ne? Du hast schon deine vier voll. Ich habe Randy Orton, Sheamus, Cena und Ziggler. John Cena und wer war der vierte hier? Dolph Ziggler, genau. Ja, das finde ich bisher auch eine gute Paarung. Okay, dann gibt es natürlich noch wieder die Dauergerüchte, dass Brock Lesnar zurückkommt. Fände ich super, glaube ich aber nicht. Glaube ich auch nicht. Das wäre natürlich auch eine Sache, wenn Brock Lesnar als 30. reinkommt und dann den Rumble gewinnt. The Rock hat den Titel gewonnen und dann gibt es bei WrestleMania The Rock gegen Brock Lesnar. Ich weiß gar nicht, ob das so gut wäre, weil das dann tatsächlich zwei Wrestler sind, die nicht regelmäßig in der WWE sind. Und wenn die dann das Hauptmatch im wichtigsten, in der wichtigsten Veranstaltung des Jahres bestreiten, ist das zwar für WrestleMania super, für die Fans super, aber sobald WrestleMania vorbei ist, kommt dann nichts mehr danach, ne? Nee. Weil die beiden halt nicht oft genug da sind. Falls man das bringt, müsste man sich dann wirklich mal überlegen, ob man nicht sagt, okay, das Match packen wir in den Semi-Main-Event und in den Main-Event hauen wir dann zum Beispiel CM Punk gegen den Undertaker. Ja, das wäre dann besser, wobei das finde ich auch schon wieder nicht so gut wegen. Also für CM Punk wäre das super, aber Undertaker macht ja auch höchstens ein Match im Jahr, ne? Auch dann auch das Problem. Ne? Ja, WrestleMania wird immer mehr so ein bisschen der Pay-Per-View, der so ein bisschen aufgebaut ist auf alten Schatten und alten Geistern, die irgendwann sehr bald alle zerfließen werden. Das ist das Problem, ne? Ich weiß gar nicht, wie, wenn wir in 5 Jahren WrestleMania gucken, wie das dann da aussehen wird, weil bis dahin ist Cena wahrscheinlich auch schon körperlich so angeschlagen, dass er vielleicht gar nicht mehr kämpft, man weiß es nicht, da hört man ja immer viel, dass er doch ganz schön viel mit zu kämpfen hat. Ich schmeiße an dieser Stelle mal ganz kurz ein Brother in den Raum. Das soll aber auch alles sein, was ich mir dazu nur noch denke. Hulk Hogan kommt nicht im Royal Rumble. Der schafft es gar nicht. Nicht im Rumble. Wir sprechen ja gerade darüber, 5 Jahre WrestleMania, was wir dann wohl noch sehen könnten. Ach so. Ja, Hulk Hogan nicht. Na, 5 Jahre WrestleMania, Hulk Hogan. Ich, traurig aber war, ich kann es mir vorstellen. Nee, Hulk Hogan hat Angebote aus Japan für viel, viel Geld zu kämpfen. Er hat denen auch gesagt, das geht nicht. Also du siehst das, ich habe ja vor 2, 3 Wochen noch mal eine Impact-Sendung gesehen. Ja. Und wenn er da die Rampe runterläuft, dann merkst du wirklich, dass er da wirklich mit Schmerzverzerr im Gesicht fast die Rampe runterläuft. Das geht nicht mehr im Ring. Also da macht er auch nichts mehr. Ich glaube, das hat er jetzt mittlerweile begriffen. Er hat ja ein Interview gegeben, wo er da zu Hause bei sich auf der Couch saß, wo er den Leuten auch erklärt hat, wenn er sich jetzt hier zu weit nach links bewegt, zieht da sofort der Schmerz durch den Körper und so viel Operation. Also das weiß ich auch nicht, das wäre auch kein Leben für mich, wenn du mir das vorstellst, dass bei jeder Bewegung, wir springen mal eben so die Treppen runter und er muss die Treppen quasi runterkriechen, weil dann bei jeder Bewegung der Schmerz da durch den Körper zieht. Nee, das will ich auch nicht sehen. Da muss man auch einfach sagen, das ist jemand, da hat einfach... Ich sag dir auch was dazu, das würde WWE, glaube ich, auch nicht machen, wegen der gesundheitlichen Geschichten. Ich glaube, sowas sind die mittlerweile, dass sie wissen, dass das vom Image nicht gut ist. TNA wird sowas natürlich machen. Wenn Hogan sagt, ich kämpfe, dann würden die sofort drauf. Ja, da muss man aber auch einfach sagen, das ist ein Mann, der hat auch einfach nicht gemerkt, wann seine Grenzen sind und wann er mal aufhören sollte. Das ist eben einfach jemand, der hat einfach durchgehauen. Ob das jetzt daran liegen mag, dass er sich einfach nicht vom Wrestling-Business trennen konnte oder und kann, oder ob das einfach so war, dass er einfach wieder Geld brauchte, das ist auch wieder so eine Sache. Ja, am Anfang war das sicherlich, dass er davon nicht lassen konnte und dann dachte, ach, das geht schon, dann mache ich noch eine Operation und dann klappt das alles. Und jetzt zum Schluss war das eher dann wahrscheinlich, weil er das Geld wirklich brauchte. Das war eine super tolle Entscheidung. Traurig aber war. Er hätte wohl lieber nochmal ein Buch schreiben sollen. Wobei er das, glaube ich, auch gemacht hat. Da verdienst du nicht allzu viel Geld mit. Ne? Also, das ist im Vergleich zu den Kämpfen, da verdient er, glaube ich, bei 1, 2 Kämpfen mehr als mit dem ganzen Buch und das ist ein bisschen mehr Arbeit. Ja. Aber ist auch interessant, weil zum Beispiel so jemand wie Ric Flair, der ja deutlich älter ist, der hat da weitaus weniger Schwierigkeiten. Also das ist dann auch so ein bisschen Glück, was man für eine Körpergenetik hat. Ja. Jetzt muss man allerdings ja auch sagen, dass Ric Flair dann ja doch vor den paar Jahren, als er dann aufgehört hat, wirklich aufgehört hat und nichts mehr gemacht hat, aktiv. Wogegen Hulk Hogan sich ja immer noch mal in den Ring gequält hat. So, ich habe gerade gelesen, dass man davon ausgehen kann, dass die... Waren das jetzt alle? Nein. Mir fehlt ja immer noch der vierte Mann bei dir. Ja, nee, mir fehlt kein vierter Mann mehr. Aber ich möchte trotzdem auch eben weiter sagen, es gibt ja noch weitere Gerüchte. Ich habe gerade gelesen, dass man davon ausgehen kann, dass Dean Ambrose, Roman Reigns und Seth Rollins, also The Cheetah Royal Rumble Match, teilnehmen werden. Das dazu. So, dann gibt es Gerüchte, dass... Gibt's so einen von denen als letzten 4? Nein, ich habe schon 4, aber dazu gleich. Ich möchte jetzt erstmal die Gerüchte durchgehen. So, dann gibt es Gerüchte, dass 2 ehemalige Wrestler, die im Tag-Team auch aktiv waren, sowohl in der WWE als auch in Indie-Ligen, wieder da sein könnten, beziehungsweise man geht davon sehr sicher aus, es ist wohl ziemlich sicher, dass Shelton Benjamin und Kalito beim Royal Rumble zurückkehren werden. Also Shelton Benjamin, habe ich die Gerüchte gehört, dass er wieder zur WWE kommt. Und der hat wohl bei Ring of Honor, da der Ring of Honor Firma Bescheid gegeben, okay, ich kriege da eventuell ein Angebot, also bitte bei Verträgen und Planung und so weiter mit kalkulieren, dass ich nicht Ewigkeiten hier bleibe. Mhm. Weil ich verstanden habe, dass er in den Sendungen irgendwie nur teilweise auftauchen soll und ich war mir nicht ganz sicher, ob er vielleicht auch als Trainer für die jüngeren Wrestler vorgesehen wäre, was sicherlich eine gute Angelegenheit wäre. Und so ein Royal Rumble macht natürlich Sinn. Also da passt er natürlich perfekt rein. Da könnte er auch so eine Rolle wie letztes Jahr Kofi Kingston oder davor mal John Morrison mit so einem das kurz vor der Eliminierung irgendwas Besonderes Sportliches einfällt und der dann doch wieder reinkommt. Ja, und Kalito. Von Kalito hatte ich noch nichts gehört. Das ist für mich überraschend. Kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, wie der sich entwickelt hat. Ich auch nicht. Das freut mich an der Stelle aber sehr. Kalito, da freue ich mich drauf. Bin mal gespannt, ob er seine Haare noch hat. Der hatte doch mit Puerto Rico irgendwie so ein Hair versus Mask Match oder so. Okay. Aber ich weiß nicht, ob er gewonnen oder verloren hat. Ich hoffe doch stark auf die Haare. Und auf den Apfel natürlich. Und auf den Apfel. Ja, wollen wir mal gucken. So, dann wurden zwei weitere. Auf jeden Fall für den Royal Rumble finde ich das eine super Sache. Ja, aber dann zwei. Ich glaube auch nicht, dass er unter die letzten vier. Ja, Rikishi wird nicht da sein. Der hat wohl noch ein anderes Independent-Sache angenommen. So, dann wurden zwei weitere Wrestler in Phoenix gesichtet, zusammen mit Shelton Benjamin und Kalito, die natürlich auch Teil des Rumbles sein könnten. Die zwei Leute sind zum einen Shane Helms. Und zum anderen Chris zum einen Shane Helms und zum anderen Chris Masters. Ja, okay. Also der Hurricane quasi. Ja. Der hatte doch so starke Drogenprobleme, oder? Der musste doch dann richtig auf Entzug oder so. Das war ja früher auch mal ein guter Wrestler. Und ja. Chris Masters ist solide, ist aber nichts Besonderes. Aber das wäre jetzt, also wenn der Shane Helms mit seinem Hurricane-Gimmick auftritt, glaube ich, wäre das eine gute Reaktion für den Rumble. Mhm. Wobei Chris Masters, der auftritt da mit diesem Cape und so, weiß ich nicht, ob man das machen kann beim Rumble, weil da noch viele da ja reingerannt kommen. Kann man. Mit diesem Cape und so bei The Hurricane, das ist natürlich eindrucksvoller. Ja. Ja, das waren soweit die Gerüchte, die ich jetzt so im Auge habe. Ich denke, da gibt es noch viel, viel mehr Spekulationen natürlich, was noch alles passieren und wer noch alles kommen kann. Und es gibt ja wirklich 18 freie Spots, da werden jetzt sicherlich auch noch einige andere Leute kommen. Also ich denke, wir werden da wirklich einige Überraschungen erleben. Batista, man weiß ja nie. Ric Flair, hoffen wir alle nicht. Gehe ich auch nicht von aus. Ne, glaube ich auch nicht. Batista jetzt auch zum Beispiel, also es kann sehr interessant werden. Du musst mal, wenn du den Rumble guckst, dann bei den Zwischenabständen so ein bisschen auf deine echte Uhr gucken, ob die wirklich die Minute einhalten oder ob es, weil sie doch in Zeitnot bekommen, ob die Minute dann auf einmal zu 50 Sekunden wird. Ja, das ist immer spannend zu sehen. Ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich aktuell eine Minute ist oder ob es anderthalb Minuten sind. Ich glaube, jetzt bei den 30 Leuten werden es wieder anderthalb Minuten sein. Ja, stimmt. Aber man ist das von der WWE bekannt. Mal sind es mehr als anderthalb Minuten, mal sind es weniger. Also die WWE dreht da mal so ein bisschen am Rad der Zeit, um das alles so ein bisschen in Gleichklang zu bringen. Genau, das gehört alles, dass das zu den Spots halt auch passt. Ja. Wenn jetzt zum Beispiel irgendwas Großes gemacht, wo kurz davor ist, wenn, was weiß ich, The Great Khali gerade von 10 Leuten rausgeschmissen wird, dann wollen sie halt nicht, dass genau wenn das passiert, dann jemand reingerannt kommt. Klar. Und das kannst du halt von der Zeit nicht immer hundertprozentig sagen. Und dann kann das halt sein, dass jemand mal 10 Sekunden später reinrennt. Genau. So, Thomas, dann möchte ich nochmal vorlesen, wenn du als deine vier Letzten jetzt im Rumble getippt hast. John Cena, Randy Orton, Sheamus und Dolph Ziggler. Ist eigentlich ein bisschen zu viel fast schon Favoriten. Mm. Ich habe aber jetzt bei den ganzen Sachen, die du aufgezählt hast, ich habe die ganze Zeit gedacht, am ehesten würde ich jemanden für Randy Orton, würde ich Randy Orton am liebsten austauschen. Mm. Das müsste ich eigentlich auch fast machen, weil jetzt hätte ich ja sonst, normalerweise müsste Dolph Ziggler, also Sheamus, normalerweise müsste Cena am Ende mit drei Heels im Ring sein. The Shield. Bitte? The Shield. John Cena und The Shield. Ja, das glaube ich aber irgendwie. Weiß ich auch nicht. Ich glaube das nicht so richtig. Obwohl theoretisch ist das denkbar. Mhm. Theoretisch wäre das natürlich denkbar, aber das. Nee, ich bleib mal bei der Kombination. Auch wenn das vom Book her so richtig logisch, aber vielleicht Randy Orton kann sich ja dann gegen ihn stellen und Sheamus könnte ja als erster rausfliegen. Ja, das Problem ist auch, du hast ja jetzt momentan drei Faces und einen Heel, das ist immer naja. Blöd, ne? Ja, das ist... Das gefällt mir überhaupt nicht. Ne. Aber ich wüsste jetzt gar nicht, welche zwei Heels ich noch neben Dolph Ziggler stellen könnte. Ne, schwierig. Also es ist vor allem The Shield jetzt. Ich meine, Big Show wäre natürlich super, weil der ist jetzt schon im Match verplant. Mhm. Und CM Punk wäre natürlich super, der ist auch im Match verplant. Ja. Es gibt ja nicht so furchtbar viel so richtig große Heels. Ne, irgendwie nicht. Ist leicht problematisch. Dolph Ziggler, ich überlege gerade, wer ist denn neben Dolph Ziggler noch da? Nicht viel. Mir fällt gar keiner ein im Moment. Ne, Primetime Players, aber das ist jetzt natürlich auch eine ganz andere Sektion an. Das ist ja Undercard. Ja. Ist ja Cesaro ist natürlich. Ja, der ist allerdings auch schon im Pre-Show-Match. Ja. Wade Barrett wäre natürlich. Ja. Der hat ja seinen geplänkelt mit Kofi Kingston wahrscheinlich. Nee, ich lass das mal so. Okay, also ich hab stehen. John Cena, Sheamus, Dolph Ziggler und Ryback. Mark Henry habe ich gerade wieder gestrichen. Ja, dann habe ich jetzt auch wieder habe ich auch die gleiche prekäre Lage mit drei Faces und einem Heel, wobei Ziggler auch so ein sehr leichter Heel ist momentan. Das heißt, du hast im Prinzip statt Randy Orton Ryback. Ja. Ja, das ist, glaube ich, kein so schlechter Tipp. So, dann müssten wir noch... Das könnte ich mir gut vorstellen, wenn er spät kommt, haben wir ja drüber gesprochen. Mhm. Da müssen wir noch. Gilt es noch den Sieger zu. Ja, genau. Wir haben fast eine Stunde über den Royal Rumble gesprochen. Dann gilt es noch den Sieger festzulegen. Mhm. Soll ich anfangen oder willst du? Wir tippen sowieso beide das gleiche. Ich tippe auf John Cena. Hey, ja, ich auch. Ach, Mann! Ich bin mal eigentlich ganz sicher, du hast ja gesagt, vielleicht gewinnt Cena auch erst Elimination Chamber. Ich habe so den Eindruck, nachdem die so betont haben in den Sendungen, dass das letzte Jahr für ihn so schlecht war und er da so eine Niederlagenserie hat, dass man jetzt quasi das Umgedrehte macht und er soll jetzt irgendwie so eine Siegesserie haben. Ja, ich tippe so riesig stark und ich hoffe so riesig stark drauf, dass Cena das nicht gewinnt und na, ich weiß nicht, Aber wer, wenn nicht von den Vieren, die du hast? Ja, das Problem, das alles andere, was wir getippt haben, am ehesten den Sieg, nicht? Alle weiteren Leute, die beim Rumble getippt haben, sind mehr so Abdecker. Also wenn Cena nicht, dann müsste schon fast jemand Größeres wiederkommen. Dann müsste das irgendwie Brock Lesnar oder sowas sein. Ja. Das ist also blöd. Ziggler würde ich das gönnen, aber das passt dann nicht, weil er halt schon seinen Koffer hat. Ne? Mhm. Also von daher ist es schwierig. Aber ja. Also ich hoffe wirklich stark darauf, dass Cena es nicht wird. Und das wäre aber echt kein schönes Ende für den Rumble oder überhaupt für den Pay-Per-View. Ja, ich hoffe einfach ganz stark. Also wenn Cena beim Rumble rausfliegt, dann werde ich mich einfach extrem stark freuen. Das weiß ich schon. Also ich könnte mir doch vorstellen, dass eventuell CM Punk gegen Rock das Hauptmatch wird und man dann mit einem feiernden Rock den Royal Rumble beendet. Das ist auch aus meiner Sicht an sich okay. Ja. Würde ich auch meinen. Also auf jeden Fall, wenn man das dann so macht, dass der Rumble nicht im Main Event steht, ich denke, dann können wir uns alle schon so ein bisschen den Daumen loslassen und sagen, okay, Cena wird wohl doch wahrscheinlich wirklich gewinnen. Ich könnte mir vorstellen, nach dem, was man so an Gerüchten hört, mit den gesundheitlichen Aspekten von Cena, dass das vielleicht auch dieses Jahr sein letztes Jahr ist, wo er voll kämpft. Mhm. Und dass er dann auch sozusagen mit vielen Pausen und dann nur, was weiß ich, jeden dritten Pay-Per-View oder so. Und dass man dann vielleicht gesagt hat, weil er jetzt der WWE dann doch so viel Geld, über die Jahre so viel Geld eingebracht hat, dass er im letzten Jahr wirklich alles gewinnt. Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass er kein einziges Match verliert. Halte ich nicht. Ja, das wäre, also dann würde das Boom wieder sehr stark werden. Ich erinnere mich da ja sehr gerne an New Year's Revolution 2006, als auf einmal Cena so sehr ausgebuht wurde. Das könnte wiederkommen. Ja, kann kommen. Aber ich glaube, das ist denen dann auch egal. Ein anderes Gerücht übrigens für den Rumble, auch für einen kurzen Auftritt, ist natürlich auch noch The Undertaker. Glaube ich nicht. Nee, glaube ich auch nicht wirklich. Glaube ich nicht. Also ich bin mal gespannt, wie das überhaupt bei WrestleMania wird und ob Undertaker jetzt dann doch irgendwann sagt, jetzt mache ich nicht mal mehr WrestleMania, ich kann jetzt nicht mehr. Ja. Naja, also wir können uns auf jeden Fall denken, wenn der Rumble nicht im Main Event steht, dann wird wohl auch kein Brock Lesnar oder sonstiges zurückkommen. Das ist dann schon mal sicher gesagt. Naja, aber nichtsdestotrotz, meine Freude auf den Rumble, meine Vorfreude ist wirklich ziemlich, ziemlich groß. Man könnte schon fast sagen, riesig. Ja, das liegt auch am Pay-Per-View. Das ist halt ein ganz besonderer Pay-Per-View. Und ich werde ja jetzt, wie gesagt, 2 Monate lang keine Wrestling-News mehr beobachten und mir dann die DVD ko kaufen. Und dann frisch, ohne dass ich weiß, was passiert ist, werde ich dann den Rumble auf DVD gucken. Das wird, glaube ich, unmöglich. Dann unmöglich ist nichts. Wirst du uns dann auch 2 Monate nicht bei Rocky Drama beiwohnen? Ja, kann ich ja dann nicht, wenn du die Ergebnisse da bekannt gibst. Wir können ja auch mal 2 Monate über was anderes sprechen. Ja, genau. Wir holen dich immer für den Literaturteil dazu. Oder heute Abend gibt es zum Beispiel einen neuen Tatort-Kommissar. Da können Ja, wir das gleich werde ich mir jetzt darüber nicht berichten. antun. Ich bin mal gespannt, wie der David Stee so das macht. Also ich habe ja überlegt, ob ich den Rumble live gucken möchte. Ich gucke dafür den Tatort heute Abend live. Ja, ich habe überlegt, ob ich den Rumble live gucken möchte. Ich meine, morgen Schule, die Noten stehen fest, da passiert eh nichts mehr. Dann habe ich mir aber gedacht, okay, ich habe morgen Nachmittags und ich und es macht keinen guten Eindruck, wenn ich beim Nachmittagsunterricht mehr oder weniger einschlafe. Und ja, ich denke, ich gucke es mir dann doch lieber morgen Abend schön an, auch wenn der Abend dann morgen ein bisschen länger wird und mache mir dann heute noch ein. Krimi auf dem zweiten, der soll recht gut sein. Also den Ausschnitt, den ich gesehen habe gestern in der Werbung, der macht einen ganz guten Eindruck. Ich denke, ich werde mir dann heute noch einen feinen Serienabend machen und morgen Nachmittag nach der Genau, Schule. kommt heute. Nee, ich dachte so an Lost oder sowas. Ich habe ja noch Lost im Regal stehen, da muss auch mal zu Ende geguckt Also werden. Wilsberg gestern war auch wieder recht gut. Das ist ja fein. Gestern Abend gab es kein Fernsehen. So, ansonsten wollen wir mal kurz auf Bücher zu sprechen kommen. Was hast du denn zuletzt gelesen oder was liest du denn gerade? Diese Woche eigentlich so gut wie gar nichts gelesen, Das ist bis auf mit Ausnahme ungewöhnlich. von gestern und heute, Ja. weil ich bei der Arbeit teilweise von morgens 7 bis abends 7 war und dann fehlte mir die Konzentration, dann noch Großes zu lesen. Ich lese derzeit auf dem Kindle einen Krimi, dessen Autor und Titel ich nicht nennen darf, weil das eventuell das ist vielleicht ein Buch, was ich sogar dann, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist, dann als Papierfassung nochmal kaufe. Im März ist ja Geburtstag von Oma und die kriegt das dann vielleicht von mir. Ich kann dir nur sagen, aber ich glaube, es würde dir nicht gefallen. Es ist, ja, weiß ich auch nicht, ob es dir gefallen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass es dir vielleicht ein bisschen zu langsam ist. Es geht aber, also ich finde es psychologisch sehr interessant. Also ich mag langsame Bücher, auch Ein wenn du, also auch wenn du mir das nicht zutraust, ich mag langsame Bücher, die es so ein bisschen auch entfalten. Ich mag das gar nicht, wenn da so viel auf einmal passiert. Ich mag das sehr gerne, wenn der Autor sehr viel Buch. Zeit damit verbringt, so verschiedenen Figuren und die Beziehungen untereinander, die klarzustellen. Ich mag das, ich muss auch sagen, ich mag das lieber, wenn in einem Krimi, selbst in einem Krimi, mehr so ein bisschen atmosphärisch was getan wird und zwischen den Figuren, als wirklich so um die richtige, in Anführungszeichen, Tat. Ich habe aber den Eindruck, dass so längere Bücher, und das hat jetzt auch 500 Seiten, dass dir da manchmal die Geduld für fehlt. 500 Seiten ist Ich noch nicht so glaube, das den Problem. Krimi hast du bis heute noch nicht gelesen, oder? Nein, natürlich nicht, aber 500 Seiten ist nicht so das Problem. Also ich gebe dir mal einen Tipp, worum es in dem Buch geht. Wahrscheinlich weißt du dann, was es ist, da sagst du dich aber bitte nicht und verrätst du Oma auch nicht Nee, das und mache ich generell kaufst nicht. du dann auch natürlich nicht für Oma. Nein. Da geht es auch, es geht da auch um einen Serienmörder, aber das ist halt nicht so ein blutiges, wie man das so sonst von diesen Serienmördern-Geschichten kennt. Und zwar ist das ein Schriftsteller, der schreibt Krimis und am Ende kommt aber raus, dass das, was er da als Krimi schreibt, dass er das auch echt durchführt. Und was auch interessant ist, ist, dass halt seine Frau, mit der er zusammenlebt, die ihn da so als Krimi-Schriftsteller kennengelernt hat, irgendwann da entdeckt, dass er da von bekannten Frauen, 3 Frauen, die er sich da ausgesucht hat als Opfer, dass da Bilder in seinem Arbeitszimmer hängen und dann denkt sie, das eine ist doch meine Ärztin und das eine ist doch eine Schülerin bei uns. Macht er denn da die Bilder und dann kommen ihr Zweifel, ob er wirklich nur die Bücher schreibt oder ob er auch Leute umbringt. Okay. Ja, und dann wird das immer so aus der Perspektive dieser 3 Opfer beschrieben. Und was ich noch nicht getestet habe, es gibt in dem Buch auch 3 YouTube-Links, wo er quasi seine Opfer gefilmt hat und dann hat er denen diesen Link zugeschickt, um die zu erschrecken und denen zu sagen, dass sie beobachtet werden. Ich habe noch nicht ausprobiert, ob es diese Links auch für tatsächlich gucken kann oder ob das einfach Fantasie-Links sind. Wenn da so offensichtlich Links mit drin sind, dann hätte man das wahrscheinlich auch sehen können. Zumal es schwierig ist, heutzutage einen YouTube-Link zu finden, den es nicht gibt. Ja, ich vermute das auch mal. Mhm. Aber es ist sehr gut. Und dann habe ich noch, das hatte ich ja letzte Woche schon erzählt, dann habe ich mir noch die ersten drei Krimis von dem Jakob Arjuni für den Kindle besorgt und Magic Hoffmann. Und da habe ich mal so ein bisschen nebenbei schon mal in Happy Birthday Twerke gelesen. Also viel Zeit hatte ich nicht, aber so die Anfänge. Hat mir wieder sehr gut gefallen und ich habe auch festgestellt, obwohl das jetzt schon Jahre, ich glaube fast ein Jahrzehnt oder so her ist, dass ich das zum ersten Mal gelesen habe, dass ich mich noch relativ gut dran erinnern kann. Ja, das ist immer ein gutes Zeichen. Das ist dann natürlich fürs Neulesen nicht ganz so interessant, aber zeigt, dass das Buch auch ganz gut ist, weil man kann ich mich nicht mal mehr erinnern, dass ich überhaupt die Bücher gelesen habe. Ja. Ja, ich lese momentan leicht angetrieben. Die Buchausgaben für Kindle, also die kann ich dir auch alle empfehlen. Ja, ich möchte mir das auch auf jeden Fall alles nochmal durchlesen und ich habe ja auch noch einige stehen von dir. Und die sind ja auch schnell gelesen. Das ja, das stimmt. Das stimmt. Happy Birthday Türke, das erste, da sind mal gerade 160 Seiten. Ja, das geht ja alles so um die 200 Seiten. Das roundabout. Ja, was hast du gelesen? Ja, ich lese momentan leicht angetrieben durch die Schule, mehr aber auch freiwillig, Kleiner Mann, was nun von Hans Faller da, also etwas mehr so Klassisches. Das ist gut. Sagt dir das Buch was? Kennst du das? Das kenne ich. Und das eine, dieses, wie heißt denn das? Jeder stirbt irgendwann? Oder? Jeder stirbt für sich allein. Jeder stirbt für sich allein, diese Neuausgabe hatte ich ja auch gelesen, fand ich auch toll, hatte ich auch Oma ja geschenkt. Und Kleiner Mann, was nun, ist ja so sein bekanntestes. Obwohl Ein Mann will nach oben, ist glaube ich fast noch bekannt. Mhm. Nee, also wir haben das auf jeden Fall so gemacht. Also, mir gefallen, ich finde die sehr gut, sind ja sehr sozialkritisch und werden teilweise von den Literaturkritikern kritisiert als zu einfach geschrieben, finde ich aber nicht. Finde ich sehr angenehm, hat mich sehr überrascht, positiv. Dass es nicht so ein Wirrwarr ist, wie das mal von manchen Klassikern ich das gewöhnt bin. Nee, auf jeden Fall, wir hatten das im Deutschunterricht. Wir müssen da noch eine Lektüre lesen. Und auf dem Deutschplan, da stehen wohl über 30 Bücher, die man potenziell lesen könnte. Deshalb sollten wir jeweils ein Buch aufschreiben, was wir gerne lesen. Also generell einfach irgendwas, nichts von der Liste. Ich habe übrigens Sherryman jagt Mr. White von Jakob Arjuni aufgeschrieben. Und mir wurde dann jeder der 30 Schüler bekommt jetzt ein unterschiedliches Buch zugeteilt oder hat das zugeteilt bekommen. Ich, Kleiner Mann, was nun von Hans Faller da. Und dieses Buch, das muss nicht unbedingt gelesen werden von der Person, da soll nur eine Kurzbeschreibung geschrieben werden und dann können wir in der Klasse halt entscheiden, welches Buch wir lesen, so mit Ankreuzen und so weiter. Naja, und ich dachte mir, man kann ja nichts schaden, liest du das mal und war sehr positiv, überrascht. Ich habe da jetzt dadurch, dass ich gestern recht viel Zeit hatte, ein bisschen weitergelesen. Ich bin da jetzt bei Seite 150 plus, knapp die Hälfte, und ich muss wirklich sagen, ich glaube, von dem Autoren werde ich noch einiges lesen. Ja, der ist auch gut, also schreibt sehr, sehr gut. Ja, also wirklich einfach geschrieben, aber nicht im negativen Sinne. Genau, so ähnlich wie hieß, ach, jetzt komme ich gerade nicht, wer hat denn im Westen nichts Neues geschrieben? Na, wie hieß er denn, der andere deutsche Autor? Der ist auch so ein Autor, der ähnlich wie der Faller von der Literaturkritik als teilweise zu einfach, aber der ist auch super. Naja, man kann das ja auch wieder so als Kunst ansehen. Erich Remarque. Okay. Ja, man kann das ja auch so als gewisse Kunst ansehen, viel Botschaft oder viel Kritik in einen einfachen Text zu verfassen. Nicht immer ganz so kompliziert sein muss. Also wir haben ja jetzt davor in der Schule nochmal die Räuber gelesen, das musste mir ja letztes Jahr schon antun, also da kann ich einfach nur sagen, das finde ich ganz abgrundtief schrecklich, das heutzutage noch zu lesen. Also ich kann verstehen, dass es früher gut war, aber heutzutage muss ich mir das einfach nicht mehr antun. Ach, die Räuber kann ich mich jetzt so nicht erinnern, aber Goethe, Faust und so ist ja auch schwierig, aber das lohnt sich. Nee, also das kann ich von die Räuber nicht behaupten. Also da gibt es einfach 5000 Alternativen und mehr, die, denke ich, heutzutage einfach viel, viel besser wären. Aber okay, das ist nun mal vorgeschrieben. Hast du denn auch was Neues an Musik? Also ich habe immer noch nicht das neue Album von Tokotronic gehört. Das ist traurig, habe ich gekauft. Ich muss allerdings zugeben, ich habe es auch noch nicht gehört. Ich habe jetzt erstmal das Album von Biffy Clyro, das neue, gehört. Dadurch, dass ich das Spotify habe, ist das ja alles kein Problem. Das gefällt mir auch schon mal sehr gut. Ich habe das jetzt auch noch nicht oft gehört, aber Das gefiel mir auch auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ansonsten letzte Woche The Wolf's Law von The Joy Formidable, das Album des Monats in der aktuellen Visions. Das gefiel mir auch Da wirklich habe ich sehr, noch sehr nie gut. was von gehört. Was ist denn das für Ja, Musik? das ist was Unbekannteres. Warte, ich kann mal ganz kurz in die Visions gucken, als Ja, was aber die. von der Musikrichtung, was ist denn das? Ist Ja, das ich guck jetzt mal mehr in die Visions, als was die brutale das. Gitarrenmusik oder Nee, ist das das ist mehr nicht. Popmusik oder ist das Hip-Hop? Ja, nee, Pop natürlich nicht. Ein sehr Sowas macht die ungewöhnlich. Vision sehr eher nicht. Ich gucke mal kurz in die Vision, was die denn dazu schreiben, was das für Musik ist. Die Vision schreibt Alternative Rock, Shoegaze und New Wave. Ach so, also ein bisschen langsamer und ein bisschen 80er Jahre mäßig. Shoegaze, weißt du, was das ist, ne? Die Bands, die alle, während sie ihre Konzerte gespielt haben, beim Gitarrenspielen immer ihre eigenen Schuhspitzen angeguckt haben und nie ins Publikum geguckt haben. So Ja, wie das My ist. Bloody Valentine. Okay. Das ist auf jeden Fall so ein Album, das ist ganz schön auch atmosphärisch, weil das wirklich, also das hört man direkt, wenn man es über Kopfhörer hört, über gute, bessere Kopfhörer. Das ist so ein Album, das ich denke, das könnte gut in einer Garage aufgenommen werden worden sein mit ein, zwei Mikros. Das ist alles eine Soundpalette. Alles viel Gitarrenfeedback, ne? Ja, genau, alles, was in einem Schwall in die Ohren kommt, und Ja, sehr, sehr schön. finde ich nicht schlecht. Also, Beim My ersten Bloody Valentine habe ich in den 90ern gern gehört. Hören dachte ich noch so, ja, das ist ja jetzt alles Ein Krach. ziemlich einheitsbrei, aber ich muss sagen, das Album, das würde ich mir auf jeden Fall jetzt schon mal auf meine Liste schreiben, zu den Alben, die so im Jahr noch Chancen haben. Also ich denke, das ist, auch wenn ich mir das jetzt noch einige Male anhöre, doch ziemlich vielseitig, das Album. Kann ich dir auch nur empfehlen. Ich kann dir da nachher mal einen Link schicken. Ja, das müsstest du machen, weil die Namen könnte ich jetzt nicht Nö, schreiben. nee, klar. Ja, das soweit dazu. Ich werde nächste Woche dann das, nächste Woche Freitag kommt ja dann das Eels-Album, das werde ich mir auf alle Fälle holen. Ja, das werde ich Dem selbstverständlich auch hören. Tokotronic-Album muss ich mich korrigieren. Das ist offensichtlich doch kein Doppelalbum. Ist Nicht? nur irgendwie so eine Sonderausgabe bei Amazon, die ein Doppelalbum ist. Okay. Da sind dann irgendwelche überflüssigen Bonusstücke oder so drauf, was ja meistens jetzt bei diesen Deluxe Editions ist. Aber ist sonst ein normales Album. Okay. Ja, dann seh mal zu, Und dass du das mal bald hörst, wa? was ich im Spiegel dazu gelesen habe, so richtig will keiner raus, ob das Album jetzt gut oder schlecht ist. Das Also auf Spiegel Online hat das Album 9,5 von 10 bekommen. Das ist natürlich schon. habe ich es nicht gelesen. Ich habe es im Papierspiegel und da hatte ich so den Eindruck, die drücken sich da um eine Entscheidung und ich hatte den Eindruck, eigentlich gefällt ihnen das Album nicht, aber weil Tokotronic gerade 20 Jahre Jubiläum hat und das irgendwie wichtig ist, trauen sie sich das nicht richtig zu sagen. Spiegel Online 9,5. Ja, das ist ja sowieso ein bisschen komisch manchmal, was die da machen. Ja, das stimmt. Also sagen wir so, was die in ihren Rezensionen schreiben, ist oftmals mehr deren komische Gedankengänge und Alltagsgeschichten als irgendwas zu der Musik, die sie eigentlich rezensieren wollen. Aber okay. Ja, sonst noch was zu erzählen? Nee, ich bin jetzt auch bei den letzten beiden Hemden beim Bügeln. Ja, dann haben wir ja uns wieder In der super Kombi getimt. kann ich noch ein bisschen in dem Krimi lesen. Da bin ich jetzt nämlich so bei 80%. Und das wäre ja schön, wenn ich den, bevor ich am Dienstag nach Berlin fahre, noch durchkriege. Ja, ich werde gleich auch noch ein bisschen auf dem Kindle den Faller da weiterlesen und dann machen wir mal einen schönen Serienabend. Was kostet das denn eigentlich auf dem Kindle? Von dem Faller da? Ja, Taschenbuch oder gebunden? Taschenbuch, Sind 8,99 der jetzt. müssten das gewesen sein. Die sind ja jetzt alle als Neuausgaben und teilweise in nicht neue Übersetzungen, aber teilweise Erweiterungen, so wie dieses jeder Stück für sich allein raus. Also da habe ich gesehen, dass da ziemlich viel von dem Faller da jetzt kommt. Aha. Da könnte Na, ich ich dann habe bei das, Gelegenheit auch mal wieder was lesen. das Aber gut, 8,99 müssten das das habe ich gewesen sein. erstmal noch. Nee, das ist auf jeden Fall, das gefällt mir sehr gut. Ich denke, da werde ich gleich, das ist auch so ein schönes Buch. Ich wollte das, als ich das angefangen hatte, dachte ich, okay, jetzt liest du erstmal ein Kapitel und dann ist gut, dann stehst du erstmal auf und so weiter. Und das hat mich wirklich, ich konnte erstmal nicht loslassen. Ich habe da erstmal einige Kapitel von gelesen und das bei so einem Klassiker hat mich doch sehr überrascht. Ja, das ist, wie gesagt, wenn du das hast, dann kannst du mal von Erich Remarque, aber im Westen nichts Neues ist das Bekannte, da spielt so ein Krieg im Ersten Weltkrieg, das ist ganz gut und ich meine, wie heißt denn das? Eine heißt Arc de Triomphe, das ist ein richtig großartiges Buch, glaube ich, gewesen. Das war so seine Erzählung, der war selber auch Arzt und ich glaube, das war so 40er Jahre, als er fliehen musste vor den Nazis. wo er als Armenarzt da in Paris sich durchschlagen musste. Dann, dann werde ich das... Ich glaube, das war, hatte ich damals aus der Bibliothek. Und dann hatte ich wohl und dann hatte ich angefangen zu lesen. Und am selben Tag hatte ich es, glaube ich, noch durch. Das war sehr, sehr gut. Aber lest mal erstmal den Fallertarbeit. Auf jeden Fall. Der gefällt mir auch sehr gut. Ja, und dann, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen mehr so in der Weltliteratur zu gucken und da ein bisschen was nachzuholen, was ich noch nicht gelesen habe. Auf jeden Fall. Und Frieden kann ich dir empfehlen. Was für ein Ding? Welches? Achso, Krieg und Frieden. Ja, das ist, was man vielleicht auch irgendwann mal gelesen haben sollte, aber nee, das. Oder Auf der Suche nach der verlorenen Zeit von Proust. Das ist ein bisschen dicker als Krieg und Frieden, aber mehr als 4000 Seiten sind das jetzt auch nicht. Ja, ich dachte, ich gehe jetzt mal so an die machbaren Dinge. Zum Beispiel 1984 von George Orwell möchte ich auf jeden Fall irgendwann nochmal lesen. Ich habe Farm der... Ja, lese das mal da. Das habe ich gelesen, da musste ich mal ein Referat in der Schule behalten. Ja. Das ist ein ganz gutes Buch. Ja, ich hatte mal Farm der Tiere, hatte ich mir schon mal zugelegt und gelesen. Das fand ich auch sehr interessant. Da habe ich den Film gesehen, das habe ich das Buch dann nicht mehr gelesen, weil ich dann mit 1984 ausreichend beschäftigt war. Ja. Das war aber gut, 1984. Also es lohnt sich. Und dann gibt es noch von dem... Altes Huxley, Schöne neue Welt, das steht ebenfalls auf der Liste, auch wenn es das nicht für den Kindle gibt, leider. Was steht denn, hast du die ganze Liste? Ich habe eine Internetseite gefunden, in der es eine sehr schöne Liste gibt mit Weltliteratur. Das ist allerdings zu lang, als dass ich das jetzt alles vorlesen könnte. Das ist aber nicht die Liste, die ihr in der Schule bekommen habt. In der Schule? Nee, nicht in der Schule. Das, nee. Das würde mich ja mal interessieren, was bei euch in der Schule so auf dem Leseplan gibt, steht, was man... den Schülern geben kann. Das würde mich zugegebenermaßen auch mal interessieren. Ich weiß nicht, ob das einfach so rausgegeben werden darf. Ich könnte natürlich mal fragen. Frag mal deine Lehrerin. Sag ja, das mal, soll ich mal machen. Dein Onkel interessiert sich dafür und frag mal. Ob ja, aber mich persönlich interessiert das auch, so das nicht. Ja. Ja. Mach das mal. Und dann müssen wir mal so zum Ende kommen, ne? Ja. Achso, wann ist denn demnächst wieder Aufnahme? Nächstes Wochenende. Ja, mal gucken. Ich kann übrigens... Am Wochenende können wir wieder am besten am Samstag aufnehmen. Ja. Ja, ich kann übrigens noch anmerken, auf der Liste... Auf der Liste... Ja, Fußball, da war ich ja im Stadion und nächste Woche ist aber kein Fußball. Ich kann noch anmerken, zwei Bücher, die ich noch mitbekommen habe, so von der Vergabe, die ebenfalls mit auf der Liste waren, zum Beispiel Der Vorleser von Bernhard Schlink. Ja, das habe ich gelesen. Sehr, ja, selbstverständlich. Liegt auch hier noch bei mir. Wollte ich dann auch bald nochmal lesen. Und auch was von Günter Grass. Es war nicht die Blechtrommel, es war irgendwas anderes. Aber der ist auf jeden Fall auch mit auf der Liste. Bestimmt Katz und Maus. Ja, genau. Ja, ja, das kann ich dir nicht empfehlen. Nee, da meinte die Lehrerin auch schon, hätte sie auch nicht gerne gelesen. Ist zwar sehr dünn und liest sich sehr schnell, ist aber aus meiner Sicht... Also ich mag Grass generell nicht. Ich habe die Blechtrommel mal angefangen und habe das aufgehört zu lesen. Das ist alles nichts für mich. Also ja, das ist interessant. Grass wundert mich auch nicht, dass der jetzt... so viel Blödsinn erzählt und so viel Ärger noch im Alter kriegt, das ist für mich irgendwie, ist da überbewertet. Ja, das ist interessant. Meine Lehrerin meinte so genau das Gleiche. Sie meinte auch, sie mag den auch nicht lesen und, Ja, dann mag ja deine Lehrerin einen guten Literaturgeschmack zu haben. Ja, das wollen wir doch beide mal hoffen. So, von meiner Seite war es das dann auch. Ja, von meiner auch. Ja gut, dann wünsche ich jetzt erstmal allen Leuten viel Spaß beim Royal Rumble und, dann würde ich sagen, hören wir uns auf jeden Fall nächstes Wochenende zusammen nochmal und ich denke, ich werde mich da vorher... Da werden wir aber nichts über den Royal Rumble erzählen. Nee, deshalb werde ich mich wohl vorher schon mal wieder melden, unter Umständen wohl dann alleine, um den Royal Rumble zu besprechen. Vielleicht hole ich mir noch irgendjemanden dazu, vielleicht kann ja noch jemand kurzfristig sich mal dazu melden zu mir. Ja. Ja, und dann würde ich an dieser Stelle mal schon mal Tschüss sagen an alle Hörer. Vielen Dank fürs Zuhören und Thomas hat das ominöse letzte Wort. Die letzten beiden Worte. Palim, palim.